Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Larry Luke, heute eine Stunde bei uns an den Plattentellern. Und wir starten rein mit Andy Perry und Misha Svirit mit Eleonora zusammen. Burning Desire, sehr vocal-lastiger Track, aber auch durchaus ein Ohrwurm. Ganz entspannter Start. Danach gibt's Aracil, Faye, Rapture Me. Dieser Song schreit nach Ibiza und er ist auch von dort. Die haben sich mit der Sängerin Illinois zusammengetan, um diesen Track zu produzieren und ist richtig klasse geworden. Und Celeste mit Rel haben wir danach für euch. What would you tell me? I gonna desire you. Fly far away, across stars, it's my way. I wanna get up you.

gehört ganz entspannten, atmosphärischen Indie-Dance von Celeste in einer Edit von Katermucke. Labelboss Dirty During hat dem Ganzen seine Custom-Note wirklich gegeben. Und die können wir im nächsten Track auch hören. In der Edit von Burn Again von Steel und Benzim Original. Witzigerweise ist es auch die Dirty During Edit, weil der gibt irgendwie den Track so einen kleinen Touch. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Steel und Benzim Burn Again, also jetzt für euch im Dirty During Remix. Und Trick mit Gabriel Massan, direkt danach mit Marta Marta, ist eine Rework von den Londoner Working Men's Club. Geht schön gut nach vorne. Und Martin Telemann mit Rider direkt danach für euch. Das Clubding am Montagabend mit Florian. If you changed your dreams for someone else, would it be real? Don't ever feel like you're not enough. You are. Yeah. unser Ding. Martin Telemann mit Ryder. Das ist genau die richtige Mischung von Melancholie und treibendem Bass hier bei uns im Clubding. Wirklich eine geile Nummer geworden. Jetzt haben wir Marion Westend, Kenny Bear mit Over. Wird definitiv eine neue Festival-Hymne, bin ich garantiert von überzeugt. Danach haben wir Niff Ast, Am Love Behind the Grace. Sehr experimentell. Es ist wirklich bunt. Es ist so ein bisschen krank, aber wir sind offen für Neues. Acid ist definitiv im Spiel, gibt's gleich jetzt im Clubding. Und danach gibt's eine neue Electronic-Infused Techno-Nummer von dem belgischen Duo Mumbai Science. Geht ziemlich gut nach vorne und heißt Iris. Das Clubding für euch. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Thank you.

20 Uhr. We'll be right back. gerade eben vor dieser Nummer hat ihr Greta Lefska mit Baby Mama's Cheeks gehört. Hab mich ein bisschen in Greta und ihrer Club Jupiter EP verliebt. Alle Tracks sehr empfehlenswert. Dieser Track, der war ganz toll. Allein schon wegen diesem tollen Titel ist ein berühmtes Sample. Outkast, Miss Jackson, habt ihr bestimmt gerade gehört. Das, was da gerade läuft, ist David Kino, When It Rains, Third Person Remix, treibender Bass, 80s inspired, Schlagzeug und ein schöner Drop. Inner Edit von Third Person ist perfekt, um jetzt die erste Clubding-Stunde zu closen und den Festival Dance Floor zu eröffnen. Und dort haben wir heute Larry Luke bzw. Larissa Ries. Aus der Kölner Ecke kommt die Frau. Die hat wirklich viele Skills. Sie ist nicht nur DJ, sonst wäre sie heute nicht bei uns im Clubding, sondern auch Fernseh- und Radiomoderatorin und Comedian, also quasi Kollegin. Vielleicht kennt ihr sie schon aus der dritten LOL-Staffel. Heute ist sie mit einem exklusiven Mix bei uns zu Gast im Clubding. better than anything and everything you have done. It is in a jungle. Yo, listen, hear that? It is in a jungle. It is in a jungle.

down of there.

about to explode. I want to, but I know.